Das ist das Recht auf das Leben und das Recht zur Kraft und zur Stärke. Aber wir haben, da gibt es gar kein Wenn und kein Aber. Wir Deutschen sind erstens einmal die Mehreren an der Zahl. Es gibt keine Rasse der Welt, die 84 Millionen Menschen gleicher Rasse und gleichen Blutes auf einem geschlossenen Raum hat. Wir haben 84 Millionen Menschen, die von Ost oder West, Süd oder Nord vollkommen gleich sind. Sie sehen gleich aus, der äußere Ausdruck. Sie denken gleich, sie fühlen gleich. Der Wiener und der Hamburger, der Kärntner und Schleswig-Holsteiner, der Pommer und Schlesier, der Preuß und der Rheinländer, sie sind alle vollkommen gleich. Man hört dann noch immer so Dinge, ach, wir sind doch besser. Zieht uns Friesen an, zieht uns Friesen. Nein, das ist nicht wahr. Ich hole dir aus dem Kärntner Land und aus der Steiermark genauso schöne Menschen. Genau die gleichen, auch die gleiche Zahl. Das ist ein Schmarrn, was du mir da erzählst. Oder von bayerischen Vorrechten oder preußischer Eigenart. Oder nichts ist wahr, sondern es ist nur eines wahr. Deutschland ist das herrlichste und das geeinigste Volk der ganzen Welt. Das ist wahr, sonst ist gar nicht wahr. Folge dessen haben wir ein Recht, Europa in Ordnung zu bringen. Weil wir 84 Millionen sind und weil wir 84 Millionen Deutsche sind. Wir wollen von Europa und der Welt nichts geschenkt haben. Aber man denke sich, das deutsche Volk aus Europa und der Welt weg, was bliebe dann übrig? Dann möchte ich mal die armselige Welt sehen. Ich könnte keinen Konzert erhalten und Theater spielen und gar nichts könnten sie. Wer hat denn einen Wagner? Hatten Beethoven, Bruckner, wie all die Großen heißen, einen Goethe, Schiller, einen Kant, Schopenhauer, einen Fichte und all die Techniker und Erfinder und all die Großen der Welt, was waren sie? Sie waren Deutsche. Was wäre die Welt, wenn Deutschland nicht wäre? Man streiche Deutschland und seine Kultur auf und die Welt wäre nicht mehr. Und Europa schon gar nicht.